Radio Piepenkerl am Wochenende. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Die größten Hits mit Best of Electronics. Viel Spaß wünscht Euronics XXL in Lüdinghausen. Euronics! Best of Electronics. Let's do it. Yeah. I got the love and the music. All the crazy shit I did tonight. Won't you take me electric, Kevin? I just wanna let it go for the night. Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, oh, let's go get it down. The sound, oh, yes, I'm in the zone. Is it 2, 3? Leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't give two shits. I'm on the floor. Das ist mehr Abwechslung. Oh, sometimes I get a good feeling. Yeah. Get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no, no. I get a good feeling. Yeah. Oh, sometimes I get a good feeling. Yeah. Yeah. the sun was sweet. I didn't blink. I let it in my eyes like an exotic drink. The radio playing songs that I have never heard. I don't know what to say. Oh, not another word. Just la la la la. It goes around the world. Just la la la la. It's all around the world. Just la la la la. And everybody's singing la la la la. And now the bells are ringing la la la la. It's all around the world. Just la la la la. And everybody's singing la la la la. And now the bells are ringing la la la la. La la la la la la la. It's all around the world, just la la la la. It goes around the world, just la la la la. It's all around the world, just la la la la. And everybody's singing la la la la. And now the bells are ringing. Around the world, from Hong Kong to LA, that's how we like it, girl. Party hard is so insane. We in the VIP, champagne and drinks for free, smoking that la la la, smiling for the camera. Yes, sir, it's so amazing. We always out there raving. I just can't get enough that Gucci Gucci stuff. So what you waiting for? Get your ass up on the floor and shake your booty, girl. We good. It's all around the world, just la la la. one. Let's make a beautiful world. Take my hand, it's alright. Cause tonight we can fly. So we keep living, cause it feels right. And it's so nice. And I'll do it all again. This time it's forever. It gets better. And I like how it feels. I like how it feels. I like how it feels. I like how it feels. I gave my best wasn't enough. You get upset. We argue too much. We made a mess. What it used to be love. So why don't I care? I care at all. Der Antenne, im Internet oder als App. Egal, wo Sie sind, Radio Kiepenkerl ist bei Ihnen. Hallo, hier ist Andreas Kramer aus dem Radio Kiepenkerl Morgenteam. Mein Tipp, laden Sie sich jetzt die neue Android-App auf Ihr Smartphone und genießen Sie Radio Kiepenkerl, auch außerhalb des Kreises. Das Ganze gibt's übrigens auch als iPhone-App. Radio Kiepenkerl, der beste Mix, auch auf Ihrem Smartphone. Alle Informationen dazu bei uns auf der Homepage. Klicken Sie radiokiepenkerl.de. Autohaus Leifkes präsentiert den Freelander 2. Für jedes Wetter, für jeden Bedarf, für jedes Gelände, für Stadt und Land, für die Freiheit. Der Freelander 2 von Land Rover. Jetzt mit vielen Extras besonders günstig im Autohaus Leifkes in Coesfeld. Infos auch unter leifkes.com. Oh Mist, unser Fernseher ist kaputt. Hast du denn schon die TMDS-Kodierung beim HDMI-Kabel überprüft? Wow, woher wusstest du das? Von Euronix. Wir machen jeden zum Experten, denn bei Euronix XXL in Lüdinghausen erwarten Sie ausgebildete Fachkräfte und beste Produkte zu besten Preisen. Euronix. Best of Electronics. Radio Piepenkerl am Wochenende. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Die größten Hits mit Best of Electronics. Viel Spaß wünscht Euronix XXL in Lüdinghausen. Euronix. Best of Electronics. We'll be right back. There's dancing behind movie scenes. glow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for glow. Everybody needs a bosom. Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf.